Kometenmelodie 2, ein altes Stück von Kraftwerk, die sich 1968 in Düsseldorf unter dem Namen Organisation gründeten, dann aber schnell zu Kraftwerk wurden. Ihr Markenzeichen elektronische Klänge zu einer Zeit, wo Bandsound angesagt war. Während andere die Möglichkeiten der elektrischen Gitarre ausloteten, schraubten Kraftwerk schon früh an ihren Synthesizern, um ganz andere Klangwelten zu erforschen. Das hat in Deutschland natürlich schon früh andere Musiker inspiriert, wie zum Beispiel die Gruppe 9. Die Düsseldorfer Gruppe neu mit dem Stück Easy. Nicht nur die elektronischen Klänge machten Kraftwerk aus, sondern auch ihr Gespür für simple Popmelodien und ihre Vision von einer Mensch-Maschine, die aber in meinen Augen eher ironischen Charakter hatte. 1, 2, 3, 4. Schaufensterpuppen. Krag mit dem Stück Schaufensterpuppen. Mit dieser Art von Musik haben Kraftwerk auch einen Aspekt verwirklicht, der Jahre später unter dem Deckmäntelchen der neuen deutschen Welle ausgiebig ausgelebt wurde. Minimalismus in Text und Musik. Andreas Doro 2000 mit dem Stück Katharina. Mit ihrer LP Autobahn gelang Kraftwerk auch der erste internationale Erfolg, besonders im amerikanischen Ausland. Es war so kein Wunder, dass Jahre später zur Zeit der Rap-Kultur, in der man sich gerne an jene bizarren Klänge aus Deutschland erinnerte, das gleiche wieder im Hip-Hop, das ja auch eine sehr elektronische Musik ist, wieder auftrat. Zuerst das Original Kraftwerk mit Abzug und dann African Bombata mit Planet Patrol. Are you ready? Hump, working all around the clock. Everybody keep rocking and clocking and shocking and rocking. Go house. Everybody say rocking, don't stop it. Patrol, Africa Mbata und Soul Sonic Force. Mit zu den meistgecoverten Stücken von Kraftwerk zählt Radioactivity, dass es in vielerlei Form ja sogar in Rockversionen gibt und mal wieder zeigt, dass es einfach gute Songs sind, die Kraftwerk da fabriziert haben. Zuerst wieder das Original und dann eine Version der slowenischen Formation April 9. Thank you.

April 9 mit Radioactivity. In den 80er Jahren waren Kraftwerk weiter präsent. Sie hatten sogar einen, ja, man kann schon fast sagen, Disco-Hit, der passend zu einem großen Sportereignis herauskam, nämlich der Tour de France. Mit ihrem Hit Tour de France. Wenn man hierzulande von Disco spricht, dann fallen in Deutschland nur wenige Namen der klassischen Disco-Produzenten. Einer von ihnen ist Giorgio Moroder, der sich schon früh für den Kraftwerk-Sound zu eigen gemacht hat und auf seine Art und Weise verwirklichte. Being here with you, don't know what to do to control. Esposito, My Girl. Bis zu den Nachrichten noch elektronische Musik, wie sie von Kraftwerk eigentlich nie kam. Opulent, imposant, sehr verspielt, nicht so minimalistisch. Und die kommt von Irden, beziehungsweise das Stück heißt Irden, Bognermeier zu Schrader, heißen die beiden Interpreten dieses Stückes. Und nach den Nachrichten hören wir uns weiter zu einer weiteren Stunde des Soundchecks. Thank you. Thank you.